ich durch die Straßen zieh, verschollenen Häuser mehr, spüre ich eine Dämonie und fühle mich zentner schwer, wenn ich all die Menschen blick, versunken im Zement, sehne ich mich oft zurück nach dem, was man Freiheit nennt. Frei sein wie die Kinder, frei sein in der Natur, frei sein so wie früher, frei sein ohne Dressur. Wenn ich in graue Gesichter starr, über Neulen seh, dann sage ich mir, Mensch, du Narr, warum tust du dir so weh? Was hält dich in dieser Welt aus Verboten fest? Du gehorchst nur noch dem Geld, es hat dich stumpf gepresst. Wenn ich in den Spiegel blick, grüßt mich die Traurigkeit. Ein Leben wie im Galgenstrick bis ans Ende der eigenen Zeit. Das kann doch nicht das Leben sein, für das wir einst geboren. Pflicht erfüllung Tag aus, Tag ein und die Freiheit geht verloren. Frei sein wie die Kinder, frei sein in der Natur, frei sein, so wie früher, frei sein, ohne Dressur. Wenn ich durch die Straßen zieh, verschollenen Häuser mehr, spüre ich eine Dämonie und fühle mich zentner schwer, wenn ich all die Menschen blick, versunken im Zimmer. Sehne ich mich oft zurück nach etwas, was man Freiheit nennt.